Deutschlandfunk. Corso. Amos Oz, autobiografischer Roman, eine Geschichte von Liebe und Finsternis, der erschien auch schon vor längerer Zeit, und zwar 2004 in deutscher Sprache. Der berühmteste israelische Schriftsteller erzählt darin von seiner Jugend im Jerusalem der 1940er, 1950er Jahre und von seiner Mutter, die Selbstmord beging. Das Buch wurde jetzt nicht wiederentdeckt, sondern verfilmt, und zwar von der israelisch-amerikanischen Filmemacherin und Oscar-Preisträgerin Natalie Portman. Und sie führt nicht nur Regie, sondern spielt auch die Hauptrolle. Wie gut ihr die Selbstinszenierung gelungen ist, weiß Hartwig Tegeler, der auch über die Tücken nachdenkt, wenn Literatur und ihre Verfilmung verwechselt werden. Die 1940er Jahre in Jerusalem. Bald wird der israelische Staat gegründet werden. Bald findet der Unabhängigkeitskrieg der Juden gegen die Araber statt. Israel, wo die europäischen Juden, die den Holocaust überlebt haben, auf eine neue Heimat hoffen. Das ist auch der Traum von Fania, die aus Polen kommt. Und wenn sie sich erinnert in ihren Geschichten, die sie erzählt, nimmt sie ihren Sohn Amos mit auf die Reise. Es waren einmal zwei Mönche. Einmal, als sie an einem Flussufer entlang gingen, hörten die beiden eine ertrinkende Frau um Hilfe rufen. Ohne ein Wort lief der Jüngere der beiden los und sprang ins Wasser. Trug die Frau auf seinem Rücken ans Ufer und legte sie wortlos auf den Boden. Verbirgt sich in dieser Geschichte aber der Ruf der Mutter nach Hilfe, der sich an den sechsjährigen Sohn richtet? Es beginnt bei Fania mit rasenden Kopfschmerzen. Ich hätte bitte gern einmal APC. Bringe ich Ihnen sofort. Ich habe Kopfschmerzen, die einfach nicht weggehen wollen. Und als die junge Mutter immer mehr in ihrem Alltag realisiert, dass ihr Traum vom gelobten Land sich nicht erfüllt, versinkt sie zunehmend in Depressionen. Immer wieder sehen wir im Film den greisen Amos, der durch das Jerusalem seiner Jugend geht und sich erinnert an die Zeit, als er 6, 8 oder 10 war. Vielleicht spürte meine Mutter den Verlust der Leidenschaft des Traums, da sie urplötzlich damit aufhörte, ihre Geschichten zu erzählen. Wie aber soll Amos in dieser Welt von Krieg, Gewalt ohne sie überleben? Nun, er fängt an, die eigenen Geschichten zu erzählen. Natalie Portmans Film Eine Geschichte von Liebe und Finsternis ist so auch eine über die Urgründe eines Schriftstellers. Manchmal offen gestanden würde ich mir wünschen, Filmkritiker könnten die Bücher, die sie gelesen haben, vergessen. An sich eine bescheuerte Vorstellung, ich weiß, Literatur vergessen. Einige Literaturverfilmungen aber hätten es dann leichter, weil Vergleiche nicht stattfänden. Dann würde auch niemand auf die Idee kommen, Natalie Portmans Amos Oz-Adaption mit dem Satz niederzumachen, ihr sei es nicht gelungen, den epischen Atem des Romans auf die Leinwand zu übertragen. Oder auch der Kritikersatz würde nicht stattfinden, dass dieses ambitionierte Debüt letztlich auch an der Komplexität des Romans gescheitert sei. Nun habe ich den Roman von Amos Oz nicht gelesen. Ich bedauere das durchaus, aber so kann ich mich nun einmal auf das konzentrieren, was ich sehe, nicht auf das, was ich vorher gelesen habe. Der Film ist der Film, ist der Film. Und so sah ich eine Geschichte, die von einem Traum und dessen Zerstörung erzählt. Ganz konzentriert auf die Träumerin, Fania, die Mutter, großartig und ungeheuer intensiv gespielt von Regisseurin Natalie Portman. Ihre Wünsche und Kindheitsträume wurden zerschmettert, gnadenlos mit Füßen getreten. Verwöhnt von der Monotonie des Lebens an sich. Ich sah einen Film, der sich ganz konzentriert auf das Verhältnis der Träumerin zu ihrem Sohn, den sie mit ihren Geschichten aus der alten europäischen Heimat zum Mitträumen zu verleiten sucht. Aber wenn die Mutter in Schwermütigkeit versinkt, in das verzweifelte Schuldgefühl, dass sie den Holocaust überlebt hat, dann fängt der Junge an, zum stummen Beobachter zu werden. Es gibt nur einen Weg, einen verheißungsvollen Traum in seiner Gänze zu bewahren. Nicht enttäuscht zu werden. Man darf niemals versuchen, ihn zu verwirklichen. Natalie Portman erzählt die historische Realität der 1940er Jahre in Jerusalem, die Zeit der Staatsgründung, die des Unabhängigkeitskrieges, in nur wenigen Pinselstrichen, in Andeutung. Das ist gut so, das überzeugt, das berührt und nimmt mit, denn damit konzentriert sich die Filmemacherin umso mehr auf die Perspektive von Mutter und Sohn. Ob Kopfschmerzen oder der Wunsch, die Welt zu fliehen, die Realität, das Draußen, es wirkt in eine Geschichte von Liebe und Finsternis wie hinter einer milchigen Glasscheibe. Am Ende wird klar, dass die Welt für Fania, die den Freitod wählt, viel weniger reizvoll war als der Traum von ihr. Und am Ende wird klar, dass alles, was wir sehen, auch die Erinnerung des Jungen des Mannes, des alten Mannes sein kann, der... Nein, ich werde nicht Schriftsteller. Gefühle finde ich furchtbar. Der dann doch die Entscheidung traf, Schriftsteller zu werden, sich zu erinnern. Sich zu erinnern fühlt sich an, als würde man versuchen, ein uraltes Haus aus den Trümmern wieder aufzubauen. Eine Geschichte von Liebe und Finsternis ist Natalie Portmans Film über die Trauer angesichts des Verlusts der Mutter und eine über die Kraft eines Jungen, sich da herauszulösen aus dieser Verzweiflung, indem er die Geschichten der Mutter zu seinen Geschichten macht. Mag sein, dass Amos Oz in seinem großen Roman mehr erzählt hat, aber was interessiert's mich? Denn das, was Natalie Portman uns in ihrer Adaption zeigt, das ist eindrucksvoll anzusehen.